Test 8, Teil 4. Du hörst ein Interview. Du hörst den Text zweimal. Wähle für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lies jetzt die Aufgaben 16 bis 20. Angelika, ich gratuliere dir. Du hattest den besten Beitrag im Wettbewerb zum Thema sicheres Zuhause. Danke sehr. Erzähl mal, warum hast du bei diesem Wettbewerb mitgemacht? Ich wollte natürlich den Gutschein über 500 Euro gewinnen. Aber nicht nur das Geld war für mich wichtig, sondern auch das Thema fand ich sehr interessant. Was bedeutet für dich denn Zuhause? Zuhause bedeutet für mich vieles. Natürlich Familie, Schutz, aber leider auch Unfälle. Unfälle? Was meinst du damit? Ich meine, dass vielen Menschen in ihrem eigenen Zuhause oft Unfälle passieren. Ich hatte auch schon ein paar Mal einen Unfall. Tatsächlich? Wissen Sie, das Risiko, zu Hause einen Unfall zu haben, ist genauso hoch wie auf der Straße. Manchmal sogar noch höher. Wirklich? Das habe ich nicht gewusst. Und wie kann man sich vor solchen Unfällen zu Hause schützen? Man muss auf die Elektrogeräte aufpassen, die man jeden Tag benutzt. Zum Beispiel den Toaster, den Computer oder den Fernseher. Und wenn es dann ein Feuer gibt, sollte man es nicht mit Wasser löschen, sondern mit dem Feuerlöscher. Was war denn dein schlimmster Unfall zu Hause? Ich hatte einige kleine Unfälle mit meinem Computer oder mit dem Herd. Aber viel schlimmer war es an einem Samstagabend, als ich zu Hause war und der Toaster Feuer fing. In Sekunden war das Feuer so groß, dass ein Teil des Küchenschrankes ganz schwarz wurde. Zum Glück habe ich es geschafft, das Feuer rechtzeitig zu löschen. Oje, dann hast du ja richtig Glück gehabt. Angelika, herzlichen Dank für die wichtigen Informationen. Nun machen wir weiter mit Musik.